Amen. Amen. You are welcome in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Yeah, because of mercy, especially, the Lord gave us this message because, you know, in most cases, the Lord always wants us to prepare before things. He always wants us to prepare, to be prepared, because he knows that the world, they hate him, that's Jesus Christ. And if you are for him, they will fight you. If you are for Christ, they will hate you. Achso Gott, Entschuldigung. Weil du für mich gesagt hast, habe ich nur noch zugehört. Okay. Ja, because of... Achso, okay. Because of... Oh, ja, ich muss übersetzen. Genau. Because of the competition in your place of work, the Lord just said I should explain this to you, okay, all of you, that this is for all of us. Mm-hmm. But he brought it because of something he saw there. Okay. So that we will be prepared for anything that is coming. In our, that we are not surprised that we are being rejected or people are not there for us or we are not voted for. We should not be surprised because no one will vote for Christ today. So he wants us to know that very well. So that at any time when things happen or when we experience, we are told, we will know that since we belong to him, the result does not even matter to us. So, yeah. Okay. Ja, die heutige Predigt ist besonders an meine Tochter Mercy gerichtet, aber auch, sie geht natürlich auch an alle anderen. Es geht um das Thema, wenn man halt in der Welt halt sozusagen nicht anerkannt wird oder wenn man in der Welt halt nicht gewählt wird oder nicht bevorzugt wird oder auch in der Welt ein Außenseiter ist oder einfach an letzter, also nicht gewählt wird, weil meine Tochter hatte eine Situation auf der Arbeit, wo es darum ging, dass sie für eine bestimmte Position gewählt werden sollte durch ihre Arbeitskollegin und leider, also nicht leider, aber sie wurde halt dann nicht gewählt von den Kolleginnen und viele Leute haben sich sozusagen eher gegen sie entschieden und heute möchte ich über dieses Thema predigen, damit wir uns einfach, damit wir nicht überrascht sind, wenn solche Situationen passieren, dass wir nicht überrascht sind, dass die Welt uns nicht wählt, weil sie auch Jesus Christus nicht wählt. Ne? Und deswegen, wir erkennen sondern, weil wir eben Freunde Gottes sind, sind wir eben Feinde der Welt. Und das wird sich auch zeigen in diesen Situationen, wo man dann halt auf einmal als Letzter dasteht. Amen. Alors, le message d'aujourd'hui, c'est surtout pour Mercy. Bon, en général, on peut dire que c'est pour nous tous, mais Jésus-Christ ou bien le Saint-Esprit m'a donné cette message, surtout pour Mercy, parce qu'elle a été... donc, au travail, il y avait une élection pour avoir une certaine position. Et oui, Mercy, elle n'a pas été... Élu par les gens. Et c'est ça pourquoi le Saint-Esprit veut aussi qu'on comprenne que si les gens ne sont pas capables à nous électer, à nous choisir, par exemple, on doit comprendre que c'est à cause de Jésus-Christ, parce que le monde n'est pas aussi prêt à choisir Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So today we will be going into what the Lord gave me. It's called it, the name is Let Us Give All to Christ Jesus. Mm-hmm. That's just the topic. Das Thema der heutigen Botschaft ist Lasst uns alles Jesus Christus geben. Et le sujet d'aujourd'hui est qu'on doit tout donner à Jésus-Christ. Amen. Amen. Let us always remember to give everything to Christ Jesus. Wir sollen uns immer wieder daran erinnern, alles Jesus Christus zu übergeben. On doit apprendre de donner tout à Jésus-Christ. The kingdom of heaven demands all. Denn das Königreich Gottes fordert alles. Le royaume des cieux demande tout. Amen. Amen. The kingdom of heaven demand all from us. Das Königreich Gottes fordert alles von uns. Le royaume des cieux demande tout de nous. And he wants us to be prepared to give all. Und er möchte, dass wir vorbereitet sind darauf, ihm alles zu übergeben. Et il veut, Dieu veut qu'on soit capable à donner tout pour lui. Praise the Lord. Amen. In Luke 14. Lukas 14. Luke 14. Praise the Lord. Hallelujah. Luke 14, please. Lukas 14. From verse 26. 26. Verse 26. Amen. Amen. First of all, verse 26 and 27. 26 und 27. Verse 26 et 27. If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. Praise the Lord. Hallelujah. Here he is demanding everything from us. Hier fordert er alles von uns. Dans verset 26, Jésus-Christ nous demande tout. Amen. Amen. He wants us to surrender everything to him. Er will, dass wir ihm alles übergeben. Il veut qu'on soumette tout à lui. Amen. Amen. And in verse 27, he said, and whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Here is just talking about disciple, not even son. Hier spricht er sogar nur über Jünger, über die Jüngerschaften und nicht um die Sohnschaft. Et dans verset 27, Jésus-Christ parle des disciples et même pas des fils. And remember, to be a son is greater than to be a disciple. Und erinnert euch, die Sohnschaft ist größer als die Jüngerschaft. On doit se rappeler que être un fils est plus grand que être un disciple. Praise the Lord. Hallelujah. And in the same chapter, from verse 28. In dem gleichen Kapitel ab 28. Et maintenant ici dans verset 28. To the end, he said we are to be prepared to give all. Müssen wir vorbereitet sein, alles zu geben. Donc verset 28 jusqu'à la fin nous dit qu'on doit être prêt à tout donner. Amen. Amen. We are to be prepared to give all, even what everything this world called victory. Vorbereitet sein, alles zu geben, auch das, was diese Welt Sieg nennt. Und doit être prêt, ou bien préparé à tout donner, même à ce que le monde appelle la victoire. Amen. Amen. What they call peace, what they call joy. Was sie Freude und Frieden nennen. Ce que le monde appelle la paix ou la joie. Amen. Amen. He said we are to be prepared. You know, you prepare your heart before time. Wir müssen unser Herz vorher vorbereiten. Et c'est ça pourquoi tu dois d'abord préparer ton cœur. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. From verse 28, it says, for which of you intending to build a tower, seated not down first, and counted the cost, whether he has sufficient to finish it. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. He's telling us that we are to prepare. Prepare for any result. Er sagt uns, dass wir uns vorbereiten müssen für jedes Ergebnis. Et verset 28 nous dit qu'on doit préparer nos cœurs pour chaque résultat. He does not want us to be frustrated. Er möchte nicht, dass wir frustriert sind. Et Jésus-Christ ne veut pas qu'on soit frustré. Or to be, to be disappointed. Oder enttäuscht sind. Ou bien qu'on soit déçu. If you prepare yourself for something, you are not disappointed of any result. Wenn du dich dafür, wenn du dich darauf vorbereitest, dann wirst du auch nicht enttäuscht sein. Et si tu es préparé pour chaque circonstance, là tu n'es pas aussi, tu vas pas être déçu. Amen. Amen. In verse 29, say, least happily, after he had laid the foundation and is not able to finish it, all that behold it begin to mock him. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If you prepare your heart before anything. Wenn du dein Herz vorbereitet vor etwas. Si tu prépares ton cœur avant tout. Amen. And God, children, how we prepare our heart is by seeing Christ. Und wir bereiten unser Herz vor, indem wir Jesus Christus sehen. Et tu prépares ton cœur quand tu vois seulement Jésus Christ. Amen. Amen. It's by seeing how they hate Christ. Indem wir sehen, wie sehr sie Christus gehasst haben. Tu vois comment les gens ont détesté Jésus Christ. And it is by seeing how Whatever the result is, does not matter even to you. Das ist egal, was das Ergebnis ist. You prepare your heart. Uns ist wichtig, wir bereiten unser Herz vor. Et tu prépares ton cœur quand tu n'es pas déçu si, par exemple, le résultat est pas comme le monde l'espère. Amen. Even if they are making fun of you, you know that they are making fun of Christ Jesus. You will not be sad. You will even rejoice. Like Peter and the other disciples, they rejoiced when they were being flogged for Christ's sake. Und egal, selbst wenn die Leute sich lustig machen über das Resultat, über deine Position oder anderes. Wirst du dich dennoch freuen, weil genauso haben sich die Jünger und Petrus auch gefreut, dass sie um Christus willen geschlagen worden sind, öffentlich auf der Straße. Et même si les gens se moquent de toi, ne sois pas triste, parce que tu dois savoir que même Jésus-Christ lui-même ou les disciples ont aussi été moqués par le monde. Le monde a même fait tout pour presque même tuer les disciples. Donc, et puis les disciples ont été capables à se réjouir dans ce dans cette situation. That's why the Holy Spirit wants us to live by faith. Deswegen will der Heilige Geist, dass wir durch Glauben leben. C'est ça pourquoi le Saint-Esprit veut qu'on vit par la foi. If you live by sight, you fall into depression. Wenn du per Sicht gehst, wirst du in eine Depression fallen. Et si tu marches par la vue, tu vas tomber dans la dépression. You know how people hate you. You will see that. Wirst du darauf achten und immer wieder die abspeichern, wie sehr dich Leute hassen und dich nicht mögen. Tu vas commencer à te concentrer de la haine des gens contre toi. But if you live by faith, you will see how Christ Jesus loves you. Wenn du per Glauben wandelst, wirst du fokussiert darauf sein, wie sehr Jesus Christus dich liebt. Mais si tu marches par la foi, tu vas voir comment Jésus-Christ. And who is that person that we say I don't love you? You are nobody. Wer ist denn diese Person, die dich nicht liebt? Die ist doch nichtig vor Jesus Christus. Amen. Et qui est cette personne qui ne t'aime pas? Cette personne est nulle devant Jésus-Christ. Amen. And then the Holy Ghost is there to also help you. Dann ist auch der Heilige Geist da, der dir hilft. Et c'est là où le Saint-Esprit est aussi là pour t'aider. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 31. He said, "Or what kind? 31. Sorry, or what king going to make war against another king? Sit not down first. Please, you know, if you are going for any competition, whatever you are going for, your prayer should not be, I should win. Your prayer should be, I should have time to preach Christ." Amen. Are you getting it? Wenn du in irgendeinen Wettbewerb gehst oder irgendeine Prüfung oder sonstiges, soll dein Fokus nicht darauf liegen, dass du gewinnst oder dass du bestehst, sondern dass du Zeit sogar findest, bekommst, um Christus zu predigen, mm-hmm, zu anderen. Si par exemple tu veux participer à une compétition ou bien à une élection, ne sois pas concentré sur que tu veux gagner par exemple, mais toi concentre-toi sur que tu veux prêcher Jésus-Christ. You know, religion will say, as a child of God, you are not supposed to be a politician. In the kingdom of heaven, a child of God can be a politician. Religion würde sagen, dass Kinder Gottes nicht in die Politik gehen können. Aber im Königreich Gottes können Kinder Gottes in die Politik gehen. Par exemple, les gens religieux disent toujours qu'un enfant de Dieu n'est pas capable, bien ne peut pas être un politicien. Mais au royaume de Dieu, un enfant de Dieu peut aussi être un politicien. You know, your motive is different from other people's motive. Mm-hmm. Aber going there. Dein Motiv ist anders als das Motiv der anderen Kandidaten. Parce que ton motif est différent comparé avec le motif des autres. Amen. Amen. Your motive is to win, but your motive is to preach Christ. Deren Motiv ist es, zu gewinnen, Präsident zu werden, Minister zu werden, sonstiges zu werden. Aber dein Motiv ist es, diese Aufmerksamkeit zu nutzen, um Christus zu predigen. Le motif de ce monde est de gagner, mais ton motif est de prêcher Jésus-Christ. Are you getting it? You know, people will listen to you. They want to hear what you have. Then you release Christ. Leute werden dir zuhören wollen, werden dich interviewen wollen. Du wirst Bühnen bekommen für deine Reden und du wirst dann in der Lage sein, Jesus Christus zu predigen in diesen verschiedenen Situationen. Et si, par exemple, tu prends part à une élection, les gens veulent t'écouter, ils veulent savoir ce que tu veux dire. Et c'est là où tu es maintenant, tu as la chance de prêcher Jésus-Christ, tu as la chance de prêcher surtout la vérité. Amen. Amen. If the Lord really wants you there, he will put you there. When the hell nothing from star. God, nothing of us is coming from man, but from him. Aber wenn der Herr wirklich da haben, wenn der Herr dich wirklich dort haben will, dann wirst du auch da sein und das alles was win, uns I ist, to win. Oder auch dass du gewinnst, also dass du an diese Position But your kommst. Motive should not be to win. Aber dein Motiv sollte dennoch nicht sein, dass du gewinnst, aber der Herr kann dich auf diese Position bringen. Et si tu veux vraiment que tu reçois cette certaine position, mais que tu gagnes dans l'élection ou bien dans la compétition, là il va te donner cette position, tu vas gagner, mais c'est sa propre volonté. Ton motif ne doit pas être que tu veux gagner, mais ton motif doit être seulement Jésus-Christ. Et puis si c'est la volonté de Dieu, il va te donner cette chose, parce que tout ce qu'on a, ça vient de Dieu et pas de l'homme. You know, anywhere you are the only Christ that is there. Egal wo du bist der einzige Christus, der gerade da ist. Et partout où tu es, tu es le seul Christ sur place. And your motive of being there should be Christ. Dein Motiv, weshalb du an diesem Ort bist, ist wegen Christus. Et ton motif pour lequel tu es là-bas, ça doit être Jésus-Christ. And every day of going to that job, you know, you have to prepare your heart. Und immer wenn du auf diese Arbeit gehst, solltest du dein Herz vorbereiten. Et toujours quand tu pars au travail, tu dois préparer ton cœur. Amen. Prepare your heart for Christ Jesus. Du musst dein Herz vorbereiten für Christus Jesus. Prepare ton cœur pour Jésus Christ. That I'm going there, Father, you help me to see somebody to speak to. Dass ich gehe dorthin heute und hilf mir jemanden zu finden, zu dem ich predigen kann. Et si tu pars au travail, tu dois prier que Seigneur aide-moi à trouver une personne à qui je peux prêcher. Amen. You know, people go to work for different reasons. Leute gehen zur Arbeit wegen aus verschiedenen Gründen. Les gens partent au travail pour les motifs différents. Amen. You know, especially in this natural, you know, this world. You know, it's to, for them is to earn money so that they can pay bills. Pay their house rent, pay bills. But God's children, we go there for Christ's sake. Amen. Und ja, in der Welt ist es halt normal, dass du halt arbeiten gehst, um deine Rechnungen zu bezahlen, um die Dinge zu gönnen, die Dinge zu leisten. Und das ist halt einfach normal. Aber als Kinder Gottes gehen wir zur Arbeit, damit wir die Gelegenheit nutzen, um dort Christus zu predigen. Et les gens partent au travail, ils vont au travail, par exemple, pour à recevoir leur salaire. Pour acheter des choses ou bien acheter une maison pour profiter de la vie en général. Praise the Lord. Hallelujah. Please put something here and let us quickly go to Deuteronomy 8. 5. Mose 8. Verse 17 and 18. Deuteronomy 5. 5. Mose 8. Verse 17 und 18. Amen. 17 und 18. Verse 17 et 18. And thou say in your heart, my power and the might of my hand have gotten me this wealth. But thou shalt remember the Lord your God, for it is he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant. Are you getting it? Mm. Not to pay bills. Nicht um Rechnung zu Are bezahlen. You, is somebody getting something? Amen. The natural world, you know why they go to work. Your motive should be Christ. Sie wissen, weshalb sie zur Arbeit gehen, aber dein Motiv sollte Christus sein. Les gens savent pourquoi ils partent au travail, mais ton motif, ça doit être Jésus-Christ. Amen. Amen. He said, but thou shalt remember the Lord your God, for it is he that giveth the power to get wealth, that he may establish his covenant, which he swear unto your father, as it is this day. Praise the Lord. Hallelujah. Because of his covenant. Wegen seinem Bündnis. Deuteronomy 8, 17, verse 18. Amen. Amen. His covenant is that we return to his kingdom. Sein Bündnis ist, dass wir zurück zu seinem Königreich kommen. Et l'alliance de Dieu est qu'on rentre à son royaume. Amen. Amen. Please go back to Luke. 14. Lukas 14. Luc 14. Amen. Amen. Always prepare your heart before time. Bereite dein Herz immer wieder vor. Tu dois toujours préparer ton cœur. Rechtzeitig. Allowing it to be full of Christ. Lass zu, dass es voll von Christus ist. Et laisse que ton corps soit rempli de Jésus-Christ. Amen. In verse 31, against them all, what king going to make war against another king? Seated not down first, and consult. Lukas 14, 31. Lukas 14, verset 31. And consulted whether he be able with 10,000 to meet him that cometh against him with 20,000. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Don't be surprised. Sei nicht überrascht. Ne sois pas surpris. The Lord does not want you to be surprised of anything. Der Herr will nicht, dass du über irgendetwas überrascht wirst. Et Dieu ne veut pas que tu sois surpris de quelque chose. He said, if they love me, they will love you. If they hate me, they will hate you. Wenn sie mich lieben, würden sie euch lieben. Wenn sie aber mich hassen, werden sie euch auch hassen. Jésus-Christ nous dit que s'ils m'aiment, ils vont t'aimer, mais s'ils t'aiment, ils te détestent, ils me détestent, ils vont te détester aussi. They're after the good of this world. Sie sind hinter dem Guten dieser Welt. Ils sont derrière le bien de ce monde. That you're after Christ. Aber du bist hinter Christus, mais toi, tu suis Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Verse 32 says, or else, while the other is yet a great way off. Verset 32. He sended an ambassador and desired condition of peace. He wants us to be prepared. Er möchte, dass wir vorbereitet sind. Il veut qu'on soit préparé. Amen. That whatever they are going to do to you, they have done it to him. Das, was immer sie euch antun werden, haben sie ihnen schon lange angetan. Et tout ce que les gens te font, ils les ont fait à Jésus-Christ. Amen. In verse 33, it says, so likewise, whosoever he be of you that forsake not all that he hath, he cannot be my disciple. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht alles entsagt, was er hat. 33, alles. Verset 33, ainsi donc quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Amen. Amen. The kingdom demands all. Das Königreich verlangt alles. Le royaume demande tout. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If you allow one to be there, that you refuse to surrender to him, that very one is dangerous. Wenn du diese eine Sache ihm nicht übergibst, wird diese eine Sache gefährlich. Et si tu n'es pas prêt à soumettre une certaine chose, là cette chose est très dangereuse. Amen. And that very one will become a law in your life. Dann wird diese eine Sache ein Gesetz in deinem Leben. Et cette chose va devenir une loi dans ta vie. Remember only one law in the Garden of Eden. Erinnert euch, es gab nur ein Gesetz im Garten Eden. Il y avait seulement une loi au jardin. Amen. And that very one brought down man. Und diese eine Sache hat den Menschen zu Fall gebracht. Et cette certaine loi a fait tomber l'homme. Amen. Amen. You know, sometimes we say, okay, let us submit 99 and there's remaining one. And that one, Satan will use it perfectly. Manchmal sagen wir, lass uns 99 Punkte Prozent übergeben, aber diese eine Prozent, den wird der Teufel ausnutzen. Et très souvent, dit toujours, on va soumettre 99% à Jésus-Christ, mais 1%, on garde ça pour nous. Amen. Amen. You know, that one when we say enough, it's more than enough for Satan to use. Mm. Diese 1% reichen dem Satan, um alles niederzureißen. Et 1%, et ça suffit pour le diable, pour tout détruire. Praise the Lord. Then verse 34, it says salt is good. But if the salt have lost its savour, 34, wherewith shall it be seasoned? Praise the Lord. Hallelujah. He wants you to be hot for him. Er möchte, dass wir brennend heiß für ihn sind, sozusagen. Et Jésus veut qu'on soit chaud pour lui. Amen. Amen. He said, let your light shine. You allow your light to shine. Mm. You allow the Christ in your life to be seen. No hiding. Lass dein Licht leuchten. Wir müssen dafür sorgen, dass es leuchten, nicht erloschen, erlöscht, erlicht, erlöscht, erlicht. Weil wir zu Christus gehören und er sagt, dass wir das Licht dieser Welt sind. Mm. Et Jésus-Christ veut que tu allumes ta lumière pour que tout le monde voit que tu appartiens à Jésus-Christ. Ne cache pas ta lumière de Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Remember in Matthew 5:13. Put something here, go to Matthew 5:13. Matthäus 5, he's talking 13. About salt here. Matthew 5:13. He says in verse 13, you are the salt of the earth. In 13 sagt er, ihr seid das Salz der Erde. Dans Matthieu 13, il dit que nous sommes le sel de ce monde. Are you getting it? Mm. Without you, the earth does not have any taste. Ohne euch hat die Erde keinen Geschmack. Et sans nous, le monde n'a pas de goût. Without you, the earth is tasteless. Ohne dich ist diese Welt geschmacklos. Et sans toi, le monde n'a pas de goût. Praise the Lord. He wants you to be here more than you even want to be here. Er möchte dich hier auf Erden noch mehr haben, als du es willst. Et Jésus-Christ veut t'avoir ici sur terre plus que toi-même tu le veux. Amen. Mm. He says you are the salt of the earth. But if the salt have lost its savour, wherewith shall it be salted? Through Christ we are the salt of the earth. Durch Christus sind wir das Salz der Erde. Matthieu 5, verset 13, à travers Jésus-Christ, nous sommes le sel de ce monde. Amen. Amen. He says it is henceforth good for nothing. That's, you know, that's why you have churches today. Amen. Amen. Full of religion. There is no the salt, there's no more taste. Die Kirchen sind voll von Religion und das Salz hat keinen Geschmack mehr. L'église est remplie de la religion, c'est ça pourquoi elle n'a plus de goût. Amen. Mm-hmm. It's about to be cast out and to be trodden underfoot of men. You are the light of the world. Ihr seid das Salz der Erde. Verset 14, vous êtes la lumière du monde. It means without you, the world is full of darkness. Ihr seid das Licht der Welt, das heißt ohne euch ist die Welt in Finsternis. Ça veut dire que sans nous, le monde est rempli de ténèbres. You know, to believe this, we have to, you know, that's why he wants us to live by faith. Live by what he did for you. That's how you can believe this. Wir müssen, if you live by what you do, you will never believe it. Wir müssen per Glauben leben, per dem Leben, was er für uns getan hat. Wenn wir per Sicht leben, werden wir das niemals glauben, was er hier getan hat. Wir werden nämlich auf unsere Werke tun und denken, ich kann nicht Licht sein, ich kann auch nicht Salz sein, weil ich bin. Et c'est ça pourquoi tu dois vraiment vivre par la foi et pas par la vue. Parce que si par exemple tu vois ce que toi-même tu fais, tu vas avoir des difficultés à croire que Jésus-Christ a dit que tu es la lumière. Mais si tu crois ce que Jésus-Christ a fait pour toi, tu vois son propre œuvre, c'est là où tu vas être capable à le croire. Besides, you are the light of the world. 14. Hmm. Exactly. Il dit que vous êtes la lumière du monde. It's good you know who you are. C'est bon que tu saches qui tu es. C'est bien si tu sais qui tu es. The Lord is telling you who you are. Der Herr sagt dir, wer du bist. Dieu te dit qui tu es. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He also said he is the light of the world. Exactly. And he was here. Right now he says you are the light of this world. Er hat auch von sich selbst gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und jetzt sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Et Jésus-Christ, quand il était ici sur terre, il nous a dit qu'il est la lumière. Et maintenant il nous dit aussi que nous sommes la lumière. A city that is set on an hill cannot be hid. Praise the Lord. Hallelujah. You are born to be the head. Ihr seid geboren, der Kopf zu sein. Dans verset 14, Jésus-Christ nous dit une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc ça montre nous sommes nés pour être la tête. Let me read it. Praise the Lord. Amen. Let's go back to Luke 14. Lucas 14. Luke 14. Verse 34 said, salt is good, but if the salt have lost its savour, wherewith shall it be seasoned? Luke 14, verset 34. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 35. 35. He said, it is neither fit for the land, nor yet for the dunghill. But men cast it out. He that hath ears to hear, let him hear. You know, churches today is like just a club. Kirchen sind heutzutage wie Vereine. It's tasteless. Geschmacklos. Les églises aujourd'hui sont comme de clubs. Et puis les églises n'ont pas du goût. Why? Because Christ is not there. Weil Christus nicht dort ist. Parce que Jésus-Christ n'est pas là. Praise the Lord. Hallelujah. He wants us to be prepared before anything. Er möchte, dass wir vorbereitet sind. Et Jésus-Christ veut qu'on soit préparé pour tout. And he wants us to prepare to give all. Und er möchte auch, dass wir vorbereitet sind, alles zu geben. Et il veut qu'on soit préparé pour à tout donner. Amen. Amen. You know how to be prepared. You have to know how to be prepared. Wir müssen wissen, wie man vorbereitet ist. Et tu dois savoir comment tu es préparé. You have to prepare never to love what they love. Wir müssen vorbereitet sein, nicht zu lieben, was sie lieben. Et tu es préparé quand tu détestes ce que les gens aiment, le monde. Amen. Amen. I hate what they hate. Oder das hassen, was sie hassen. They hate Christ. Sie hassen Christus. Are you getting it? They love evil. Die lieben das Böse. Et le monde déteste Jésus-Christ et puis ils aiment le mauvais, le mal. You have to prepare never to desire what they desire. Du musst vorbereitet sein, you desire what Christ desire dir zu wünschen, was du dir, was sie sich erwünschen. Du wünschst dir das, was Jesus Christus sich für dich wünscht. Amen. Et tu dois être préparé de ne pas aimer ce que le monde aime pour toi, mais de plutôt aimer ce que Jésus-Christ aime pour ta vie. In Mark 10, he said we have to be prepared to give all. In Markus 10 sagt, wir müssen vorbereitet sein, alles zu geben. Et dans Marc 10, il nous dit qu'on doit être capable ou bien préparé à tout donner. Amen. Go to Mark 10, please. Markus 10. Marc 10. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mark 10:28-31. Peter answer. Mark. Are we there, please? Okay. Mark 10, verse 28-31. Markus 10, 28 bis 31. Then Peter began to say unto him, Lo, we have left all. Amen. Da begann Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. And have followed thee. And Jesus answered and said, verse 29, Verily I say unto thee, there is no man that hath left house, or brethren, or sisters, or father. So don't be afraid. Don't be afraid that everything will go. Dass alles gehen wird. Or whatever it is, we go. Was auch immer es ist, gehen wird. Et n'aie pas peur que tout va quitter, parce que tu vas gagner seulement Jésus-Christ. Don't be afraid that they will hate you. Hab keine Angst davor, dass sie dir dich hassen werden. Are you getting it? N'aie pas peur que les gens vont te détester. Amen. Don't be afraid that they will not be there for you. Christ is always there for you. Christus ist immer wieder für dich da. Amen. Ou bien que les gens ne vont pas être là pour toi parce que Jésus-Christ est toujours là pour toi. Is somebody getting it? Yeah, Jesus is saying something very important to us. Amen. Il sagt hier was sehr Wichtiges. Ici, Jésus-Christ dit quelque chose d'important. And Jesus answered and said, Verily I say unto you, there is no man that had left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake, and the king, and the gospel. But he shall receive 100-fold now in this. Are you getting it? Amen. You see that we are to know we are to believe Christ, or we are to say, just call him a liar, the biggest liar in the world. Müssen wir glauben, dass Jesus Christus die Wahrheit spricht, oder dass er der größte Lügner ist? Soit on croit que Jésus Christ dit la vérité, ou bien qu'il est un grand menteur. Amen. Amen. He said, "We never give all to lose anything." Er sagt, wir geben niemals alles, um irgendwas zu verlieren. Et Jésus-Christ nous dit qu'on ne donne jamais tout pour perdre tout. He said, "We pour perdre quelque chose." He said, "We will not give all to lose, but to gain." Wir geben niemals alles, um zu verlieren, sondern um zu gewinnen. Et on donne tout pour pour gagner quelque chose. Amen. Amen. You know, if you give all, it's as if you are the loser. Because nobody will vote for you. It is if you give Christ. As up to if you allow them to know that you are a son of God. Wenn du zulässt, dass sie wissen, dass du ein Sohn Gottes bist, dann sieht es so aus, als ob du verloren hättest. Et si tu donnes tout pour Jésus-Christ et pour le monde, ça semble comme si tu... Wenn du Jesus Christus gibst und du deswegen verlierst, sieht es so aus, als ob du verloren hättest, weil du Jesus Christus gegeben hast. Si tu perdre parce que tu donnes les gens Jésus-Christ, ça semble comme si tu as perdu à cause de Jésus-Christ. Verse 30 said, but you shall receive 100-fold. You never give to lose. Wir geben niemals, um zu verlieren in seinem Königreich. Tu ne donnes jamais pour perdre quelque chose. Amen. You know, once they know you with Christ, they will hate you. You have given something, you have given Christ. That's why they are hating you. But your giving Christ is gain. Dass sie dich mit Jesus Christus kennen, wird dafür sorgen, dass sie dich hassen, dass sie dich ablehnen. Aber dass du für Jesus Christus einstehst, damit gewinnst du alles. Que les gens te connaissent seulement à cause de Jésus Christ, ça va causer que les gens vont commencer à te rejeter, parce que toi tu es seulement connu par Jésus Christ. He said, but he shall receive 100-fold now in this time. Houses and brethren and sisters and mothers and children and land with persecutions. Praise the Lord. Hallelujah. You know the persecution, they will not vote for you. Ihr kennt die Verfolgung, man wird sich nicht für dich entscheiden, man wird dich ablehnen. Vous connaissez la persécution, les gens vont te rejeter. You know the persecution, they will call you a loser. Man wird dich Verlierer nennen. On va t'appeler une personne qui perd. Amen. You know the persecution, they will tell you that nobody like you. Du kennst sie vor und sie sagen, niemand mag dich. You remind them and tell them Christ love me. Ah, du wirst sie daran erinnern, Jesus Christus liebt mich. Amen. La persécution est que les gens vont te dire que personne t'aime, mais toi tu dois leur dire que Jésus Christ t'aime. Amen. Amen. And that's why the Lord wants us to live in the Spirit. Deswegen will auch der Herr, dass wir im Geist leben. Et c'est pourquoi Jésus veut qu'on vit dans l'Esprit. If you live in the Spirit, in persecution, you will rejoice. Wenn du im Geist lebst, you remember who love you. Der Verfolgung, love me. Wenn du im Geist lebst, während der Verfolgung, wirst du in Freude und Ruhe leben, weil du dich immer daran erinnerst, wer dich eben liebt. Et si tu vis en esprit, tu vas toujours être capable à te réjouir parce que tu sais qui vit en toi. Amen. The Lord wants you to know that they are going to hate you. Der Herr will, dass du weißt, dass sie dich hassen werden. Et Dieu veut que tu saches qu'on va te détester. Amen. Amen. You know, I remember the message I listened to from a man. He said there was a lady that had a son. And the son, they were, let me call them what they are, Christians. You know what they call themselves. You know, this family, they were Christian. And the child was going to school. What do you call boarding house? Internet or what? And the mother said to this child, he said, once you get there, don't allow them to know that you belong to Jesus. If you allow them to know, they are going to hate you. So just keep it secret. Are you getting it? Ein Pastor hat mal darüber erzählt, dass eine sogenannte christliche Familie ihren Sohn oder ihre Tochter in ein Internat geschickt hat und ihm, bevor er dann halt ins Internat gegangen ist, ihm gesagt hat, lass nicht zu, dass irgendjemand weiß, dass du an Jesus Christus glaubst. Weil sobald die Leute das wissen, werden sie dich hänseln, sie werden dich mobben, sie werden dich jagen. Und es wird dir nicht gefallen. Deswegen behalte es einfach für dich, damit du einfach ohne Probleme durchkommst. Il y a un pasteur qui a prêché sur une femme qui a dit à son fils qui partait dans un internat, que ne raconte pas les gens que tu appartiens à Jésus-Christ, sinon les gens vont commencer à te détester. Praise the Lord. Amen. And when this boy went to the school and he returned back home when they were on holiday, then the mother asked, did anybody know that you are a Christian? He said, no, nobody know. I did not allow anybody to know. He said, very good. Und als der Junge dann zu den Ferienzeiten nach Hause gekommen ist, hat die Mutter gefragt, und wie läuft's? Hattest du Schwierigkeiten oder sonst? Gesagt, nein, bei mir läuft alles gut. Die Leute wissen nicht, dass ich gläubig bin. Deswegen haben sie mich auch in Ruhe gelassen. Und diese Situation zeigt einfach, dass wenn du eben nicht den Mund öffnest, wirst du halt auch einfach als einer von ihnen angesehen und dann wirst du auch keine Probleme haben. Et après quelques temps, la mère a demandé son fils, est-ce que tu as dit à une personne que tu appartiens à Jésus-Christ? Après, le fils a répondu, il a dit non maman, personne ne sait que je suis un chrétien. Et la maman a dit que c'est très bien comme ça. Donc ça montre que les gens vont seulement t'aimer si tu caches que tu appartiens à Jésus-Christ. You know, this also reminds me of my cousin that was in Italy. He was there as a prostitute, and he was getting money from it, a lot. And he started building house in Benin. And the mother, the brothers there, they were helping her to build the house. And just of a sudden, I found them that he cannot be sending money home again. They asked her why. She said, because I'm now a child of God. Because I no longer do what I used to do. Since I became a son of God. The whole family started weeping. And said, why don't you finish this house before you now turn to Christ? How is the house going to remain? He said, who is going to finish it for you? Jesus will not come down to you. You walk to get it. Why don't you finish the building? Then I go to Jesus Christ. Can you see how people are so blind? Das erinnert mich auch an meine Cousine, die nach Italien ausgewandert ist und dort sich prostituieren hat lassen und dadurch sehr viel Geld verdient hat und mit diesem Geld aus der Prostitution heraus in Nigeria sich ein Haus hat bauen lassen. Und sie hat das Geld immer nach Nigeria geschickt und ihre Mutter und ihre Geschwister haben das Haus für sie gebaut und gebaut. Und irgendwann ist sie halt zu Jesus Christus gekommen, hat dann zu Hause angerufen, Nigeria gesagt, ich kann leider nicht mehr an diesem Haus weiterbauen, weil ich die finanziellen Mittel nicht mehr dafür habe, weil ich mich für Jesus Christus entschieden habe und deswegen mich auch gegen diese Welt und gegen das, was ich früher in der Welt gemacht habe, entschieden habe und ich dadurch kein Geld mehr bekommen kann aus dieser bösartigen Quelle. Und hat die Mutter gesagt, okay, es hört sich zwar ganz nett an und gut an, aber kannst du nicht wenigstens das Haus zu Ende bauen, bevor du dich für diese Sache entscheidest? Und dann kannst du auch aufhören mit der Prostitution. Dann kannst du auch aufhören, ne, das dann dich zu verkaufen, aber guck doch erstmal, dass das Haus gebaut ist. Und danach kannst du mit deinem Leben sozusagen machen, was du willst. Du kannst von mir aus Nonne werden. Aber das zeigt einfach, wie teuflisch diese Menschen sind, ne, dass die Welt, das Weltsystem ist, dass es denen halt einfach nur um Geld und Macht und Anerkennung und Sonstiges geht und nicht um Jesus Christus. Et la histoire que je viens de raconter, ça me rappelle à ma cousine qui vivait en Italie. Elle, par exemple, là, elle était une prostituée. Elle a gagné son argent avec ses travaux. Puis c'est ça pourquoi elle a été capable à construire une maison au Nigeria. Et quand maintenant elle a trouvé Jésus-Christ, elle a donné sa vie à Jésus-Christ, elle a décidé de ne plus travailler comme prostituée. Et la famille a commencé à pleurer, à dire « Ah, pourquoi tu n'as pas d'abord fini la maison ?» après c'est là où tu peux maintenant donner ta vie à Jésus-Christ, parce que qui va maintenant construire la maison, d'où est-ce que tu vas prendre ton argent? Et c'est ça où tu peux voir que l'homme est vraiment mauvais. L'homme voit seulement son propre intérêt et pas vraiment, et puis l'homme n'a pas faim de la vérité. Et c'est ça c'est que j'ai vu aussi dans ma propre famille. Amen, amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Then in verse 31. 31. Verset 31. He said, but many that are first shall be last, and the last first. Don't be the first that is now last. Sei nicht, gehöre nicht zu den Ersten, die dann auf einmal die Letzten werden. Verset 31. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Ne sois pas le premier qui va devenir maintenant le dernier. Amen. Amen. Amen. Amen. You know, the Lord will not tell you to do what he did not do. Der Herr wird dir nicht sagen, etwas zu tun, was er selber nicht getan hat. Et Jésus-Christ ne va pas te dire de faire quelque chose que lui-même il n'a pas fait. He left all. Er hat alles verlassen. Parce que lui-même il a tout quitté. Amen. Amen. You know, we have places where he said we have to live all. Wir haben Stellen gelesen. Because he himself have to live all. Amen. wo er sagt, dass er alles verlassen hat, weil er selbst alles verlassen hat. On a lu le passage où il a dit qu'on doit tout quitter, parce que lui-même il a tout quitté. Amen. He gave all. Hat alles verlassen, hat alles gegeben. Il a tout donné. Not to lose but to gain. Nicht um zu verlieren, sondern zu gewinnen. Pas pour perdre, mais pour gagner. Amen. Amen. And you know, in Mark 10, we read that we never give to lose. Wir geben niemals um zu verlieren. Nous, on ne donne jamais pour perdre quelque chose. You know, once you give. Wenn wir geben. Amen. Quand tu donnes. Once you tell them the truth. Wenn wir ihnen die Wahrheit sagen. You are giving. Geben wir. Quand tu leur dis la vérité, tu es en train de donner tout. Amen. Those that hate the truth, the family that hate the truth, the brothers and sisters that hate the truth. Once you are the type that always give them the truth, they are going to hate you. Wenn wir zu den Leuten gehen, ihnen immer wieder die Wahrheit geben, werden sie uns hassen. Et si tu prêches toujours la vérité à ta famille naturelle, ils vont les gens vont commencer à te détester. Amen. But you have to know that you never give to lose. Ah, du musst wissen, dass wir niemals geben, um zu verlieren. Mais tu dois savoir que tu ne donnes jamais pour perdre quelque chose. You are giving them to Christ. Übergeben sie Christus. Amen. Tu les soumets à Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Don't be tired of being there for Jesus. Sei nicht müde. Jesus, für Jesus da zu sein. Ne sois pas fatigué d'être là pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Just like Jesus, he was not tired of us. Genau and he's not tired of us. Von uns. Und er niemals müde wird von uns. Comme Jésus-Christ, il n'a jamais été fatigué de toi. C'est comme ça aussi, toi ne sois jamais fatigué de Jésus-Christ. Amen. Amen. He gave all. Not to lose, but to gain. Um nicht go zu verlieren, to John 10. Zu gewinnen. Johannes 10. Il a tout donné, pas perdre, mais pour gagner, on va lire maintenant Jean 10. John 10. Johannes 10. From 14 to 18. 14 bis 18. 14 à 18. He said, I am the good shepherd. I know my sheep. And I'm known of mine. I know my sheep. Ich kenne meine Schafe. And my sheep know me. Und meine Schafe kennen mich. Jean 10, verset 15. Amen. Amen. If you are saved, you know you are saved. Wenn du errettet bist, weißt du, dass du errettet bist. Si tu es sauvé, tu sais que tu es sauvé. Amen. If you will make heaven, you are to know that you will make heaven, because you are already in heaven. Wenn du in den Himmel, wenn du weißt, dass du in den Himmel gehst, weißt du es, weil du glaubst, dass du schon im Himmel bist. Si tu crois que tu vas aller au royaume de Dieu, tu dois le croire et le croire parce que tu es déjà au royaume de Dieu. You know, Christianity is always going to heaven. When I get to heaven, the Bible says we are already in heaven. Geht es darum, zum Himmel zu gehen, aber die Bibel sagt, wir sind schon im Himmel. Et dans la religion, beaucoup les gens disent que je veux aller au royaume de cieux, ou bien en général aux cieux, mais toi tu es déjà aux cieux. Amen. Mm. Praise the Lord. Amen. You better be qualified for heaven here. Wir müssen qualifiziert after sein. After that, there's no. If you are not qualified here, if you are not yet there, right now you can never be there when you die. Wenn du jetzt nicht qualifiziert bist, wirst du auch nicht qualifiziert sein, wenn du davor stehst. Amen. Et si tu n'es pas qualifié pour le royaume de cieux ici sur terre, là tu vas être jamais qualifié. Pour le royaume de Dieu, parce qu'après la mort, c'est le jugement. Amen. The kingdom of heaven is right here in this world. Das Königreich des Himmels ist hier auf dieser Welt. Le royaume de Dieu est ici au monde. You know what Jesus, you know, in Luke 4:17, he said, repent for the kingdom of heaven is at hand. In Lukas 4:17 hat Jesus gesagt, tut Buße, das Königreich Gottes ist nah. Et dans Luc, Jésus-Christ a dit, repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. He did not come to give us the kingdom of this world, because the kingdom of this world was already there. He came to give us the kingdom of heaven. Er kam schon, um uns das Königreich dieser Welt zu geben, sondern das Königreich des Himmels. Et Jésus-Christ n'est pas venu pour nous donner le royaume de ce monde, parce que ça a été déjà ici, mais il est venu pour nous donner le royaume de Dieu. Verset 15. Verset 15. As the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for my sheep. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. In verse 16 said, another sheep I have, which are not of this fold. It says, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one, and there shall be one fold, and one shepherd. Verse 17. 15. Therefore doth my Father love me, because I lay down my life, that I might take it back. Mm-hmm. Take it again. Damit ich es wieder nehme. I did not lay down my life to lose it. Ich habe mein Leben nicht gelassen, damit ich es verliere. Verset 17, Jésus-Christ dit, le Père même parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Donc ça montre que Jésus-Christ n'a pas donné pour perdre, mais pour gagner. He said he gave for us his life. Er gab uns sein Leben. Il nous a donné sa vie. Life is greater than everything. Das Leben ist größer als alles andere. Et la vie est plus grand que tout. Amen. Life is greater than everything. Das Leben ist größer als alles andere. La vie est plus grand que tout. If I give you life, I've given you everything. Wenn ich dir das Leben geschenkt habe, habe ich dir alles geschenkt. Si tu, je te donne ma vie, mais la vie, je te donne tout. If there's 1 to 100, if I give you 100, I've given you 1. Wenn ich dir 100 gegeben habe, habe ich dir auch schon 1 gegeben. Si par exemple je te donne 100 euros, là 1 euro est aussi dans ces 100 euros. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He said, therefore doth my Father love me, because I lay down my life. Deswegen liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben sozusagen hingegeben habe. Verset 17, le Père même parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Meaning my Father loved me before because I gave all. Mein Vater liebt mich, weil ich alles gegeben habe. Mon père même parce que j'ai tout donné. Amen. That I might take it again. Damit ich es wieder nehme. Pour le reprendre. Verse 18, no man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus was always after his Father. Jesus war immer hinter seinem Vater. And let us be after Jesus Christ. Lass uns hinter Jesus Christus sein. Jésus-Christ a toujours été derrière son Père, et nous aussi on doit être maintenant derrière de Jésus-Christ. Amen. You know, the war in Ukraine and that of Russia today. Der Krieg zwischen Ukraine und Russland. La guerre entre la Russie et l'Ukraine. You know, I watch in television that people are giving up to go and fight that war. Ich habe im Fernsehen gesehen, dass Leute alles aufgeben, um dort mitzukämpfen. Et on pouvait voir comment les gens ont tout quitté pour combattre dans cette guerre. Is somebody getting it? Amen. Amen. You know, some have left America, they left England, they left different places to go there to fight this war. And they know that they might not return home. Einige haben ihr Zuhause in Amerika, Frankreich und England verlassen. They left all for nothing. Nach Ukraine zu gehen, um dort mitzukämpfen und zu helfen, aber sie haben alles verlassen für nichts. Et en général, si on lit par exemple l'histoire de ce monde, on peut voir qu'il y avait beaucoup de gens qui ont même quitté leur maison, leur pays, pour aller combattre dans un autre pays. Puis ils savaient même que peut-être ils ne vont même pas rentrer vivants. You know, they left all for nothing. Do you know how I know that they left all for nothing? 1 Corinthians 13. He said, if you give your body to be burned, it profits you nothing without Christ. You are not there for Christ's sake, you are there for Ukraine. You should be there for Christ's sake. Yeah. Wir sollten für Christus Jesus da sein, nicht für irgendwas anderes. Und der erste Unterschied steht ganz klar, dass wenn du deinen Körper hingibst, damit er verbrannt wird, nützt es dir nichts, wenn es nicht wegen Jesus Christus ist. Et 1 Corinthiens 13 nous dit que même si tu donnes ton corps pour que ça soit brûlé, ça sert à rien. Et ça montre que tous les gens qui ont combattu dans toutes les guerres, ils ont fait rien, parce que Jésus-Christ a dit que ça sert à rien. Go back to Mark 10, verse 29. Markus 10, 29. Mark 10, verse 29. Praise the Lord. Amen. Mark 10, verse 29. Mark 10, verse 29. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 29 said, and Jesus answered and said, verily I say unto you, there is no man that hath left house or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands. For what? What do you have there? For my sake and the gospel. And not for any country. Nicht für and mein not Land. For the flesh. Nicht für das Fleisch. Amen. Amen. Donc Jésus-Christ nous dit dans verset 29 que si on laisse tout pour lui et pas pour la chair, c'est là où on a la victoire. For Christ's sake and the gospel. Um Christus willen. Und das Evangelium zu predigen, um Christus zu predigen. Pour prêcher Jésus-Christ, l'évangile, la bonne nouvelle. And nothing else. Und nichts, nicht mehr, nicht weniger. Et rien d'autre. Praise the Lord. Hallelujah. And the Lord said to me, he said, there's one prayer we need to always pray. Und er hat mir gesagt, es gibt ein Gebet, das wir immer wieder beten sollen. Et Dieu m'a révélé une prière qu'on doit toujours faire. That it make us usable. Dass wir uns nützlich machen sollen. Qui nous fait usable. Amen. Ah, qui nous rend utile. Amen. Amen. That he make us usable. Dass wir nützlich sind für den Herrn. Qui nous rend utile. Amen. Amen. That we are able to accept his will. Dass wir in der Lage sind, seinen Willen zu akzeptieren. Et qu'on soit capable à accepter sa volonté. Amen. That we are able to accept his will. In der Lage seinen Willen zu akzeptieren. Qu'on soit capable à accepter sa volonté. Because his will might not be interesting for the flesh. Weil sein Wille wird vielleicht nicht schön sein für das Fleisch. Yeah. Parce que sa volonté va être bien pour la chair. Amen. Attractif pour la chair. Praise the Lord. It might be so painful to us. Vielleicht wird es schmerzhaft sein für uns. Peut-être que ça nous fait mal. Amen. Nobody wants to be a loser. Niemand will ein Verlierer sein. Personne veut perdre naturellement. Are you getting it? Praise the Lord. But his will for you might be that you are a loser. Aber sein Wille für dich ist vielleicht, dass du ein Verlierer bist. Mais sa volonté pour toi est que tu sois peut-être un perdant. Are we here, please? Mm-hmm. Praise the Lord. His will must be very hard. Sein Wille für dich kann sehr hart sein. Peut-être ta volonté pour toi est très dure. Remember in John 6, a lot left him because of hard saying. Just hard saying. Erinnert euch an Johannes 6, wo steht, dass viele Jünger ihn verlassen haben wegen der harten Worte. The big grace. Et la Bible nous dit que beaucoup de disciples de Jésus-Christ ont quitté Jésus-Christ pour des paroles dures. John 6, please go to John 6. Praise the Lord. Johannes 6. C'est Jean 6. Please, let here be your homework. John 6, from 32 to the end. Von 32 bis zum Ende. The bread of life. Das Brot des Lebens. Jean 6, verset 32 jusqu'à la fin. C'est ça notre devoir pour la maison. The only bread we need is the bread of life. Das einzige Brot, was wir brauchen, ist das Brot des Lebens. Le seul pain que nous avons besoin, c'est le pain de Jésus. From verse 32. Then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven. Amen. There is the bread from heaven. There is the true bread from heaven. Es gibt das Brot des Himmels und es gibt das wahrhaftige Brot des Himmels. Zwei Brote. Il y a le pain du ciel et il y a le vrai pain du ciel. Donc il y a deux pains. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 33. For the bread of God is he 33. Which cometh down from heaven. God have his own bread. Gott hat sein eigenes Brot. That's Jesus. Das ist Jesus Christus. Dieu a son propre pain et ce pain c'est Jésus Christ. Amen. Mm-hmm. Are we there, please? Mm-hmm. Is he which cometh down from heaven and giveth life unto the world. Amen. Verse 34. Then said they unto him, Lord, evermore give us this bread. And Jesus said unto them, I am the bread of life. You know, people ask for what they don't even know. Leute bitten um etwas, was sie gar nicht kennen. Les gens demandent des choses qu'ils ne connaissent pas. You know, the will of God for you might be something you will not even love at all. Der Wille Gottes für dich wird vielleicht etwas sein, was du gar nicht liebst. La volonté de Dieu peut être quelque chose que tu vas pas aimer naturellement. It may be something that you are, you know, you just hate. Was du sogar hast. You just hate it. Du hast es. Et peut-être cette chose que Dieu veut pour que tu le détestes même. Praise the Lord. Alléluia. You know, somebody, you know, people are praying. Whatever is not from you, take it away from me. Maybe that job that you love so much is not even from him. He will take it away. And what are you going to do? Wir beten dafür, a lot of us will be so sad. Dass alles, was nicht vom Herrn ist, aus unserem Leben verschwindet. Und wenn dann halt vielleicht dieser Job, den du so gern hast, verschwindest, bist du traurig. Aber das war eine Sache, die nicht vom Herrn ist, die verschwinden sollte. Et très souvent on prie que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies et puis qu'il prend tout de nous qui ne vient pas de lui. Mais quand maintenant par exemple Jésus-Christ prend par exemple ton travail de toi, beaucoup de gens vont commencer à pleurer ou bien déçus de cette. You know, we always pray this prayer that whatever is not from you, Lord, help me to take it away. And that position that you want to be, take it away. Because he does not want you to be there. How are you going to react? Are you going to be sad like others? Wie werden wir dann auch prepare your heart to rejoice reagieren, wenn uns diese Position weggenommen wird, weil sie nicht vom Herrn für uns war, obwohl wir diese Position mochten? Peut-être Dieu va confisquer cette position que tu voulais de toi. Et la question est, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas être triste comme les autres? Praise the Lord. In verse 35, and Jesus said unto them, I am the bread of life. You know, in verse 34, then said they unto him, Lord, evermore give us this bread. So people don't even know what they ask. They ask for the will. Leute, bitte for his will. Willen. And when his will comes, it makes you sad. Aber wenn sein Wille dann kommt, ist man because, I'm coming, Sean. Because people always lose, they all want to believe that anything coming from Christ is so good, naturally. It's a big lie. Weil Leute glauben, dass das, was von Christus kommt, immer natürlich gesehen gut ist. Aber es ist eine große Lüge. Dans verset 34, on peut voir comment les gens disent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Après, quand Jésus-Christ répond que Jésus-Christ lui-même est le pain, on peut voir comment les gens sont déçus. Puis c'est ça, ça s'est fait aussi dans nos jours. On voit que les gens demandent quelque chose pour Dieu, mais la volonté de Dieu pour leur vie. Mais après, quand Dieu change maintenant des choses, les gens sont toujours déçus parce qu'ils pensent que Dieu va leur donner quelque chose qui est agréable pour la chair. You know, things coming from Christ, you have to be in the spirit to see any good in it. Dinge, die von Christus kommen, du musst im Geist sein, um das Gute darin zu sehen. Et les choses qui viennent de Jésus-Christ, tu dois être dans l'esprit pour voir quelque chose de bien dans cette chose. Just like he said, what he's saying to them here. You eat my flesh and drink my blood. Mm-hmm. They cannot see any good in it. No man can see any good here. Except you are in the spirit. Genauso wie das, was er hier sagt, isst mein Fleisch und trinkt mein Blut. Niemand Menschliches kann was Gutes in dieser Aussage sehen, es sei denn, du bist im Geist. Et Jésus-Christ il dit que vous devez manger ma chair, vous boire mon sang, et naturellement, il n'y a rien agréable là pour la chair. He is our food. Er ist unsere Nahrung. Mais c'est lui notre nourriture. Anytime you are eating Christ. Wenn wir essen, essen wir Christus. Amen. Toujours quand tu manges Jésus. Even when you are taking tablets, he is as Christ. Wenn wir Tabletten nehmen, nehmen wir Christus ein. Amen. Même quand tu prends les médicaments, tu prends somebody gets it. We don't have anything outside him. Wir haben nichts außerhalb von ihm. On n'a rien à part de Jésus-Christ. Praise the Lord. Yeah, he said he is the bread. Er sagt, ich bin das Brot. Il dit que je suis la vie. Amen. He is your ice cream. Er ist dein Eis. Il est ta glace. He is your puri. Er ist dein Amen. He is your pan de dia. He is your drink. He is everything. Er ist deine Speise und er ist dein Trank. Er ist alles. Jésus-Christ est ta nourriture et puis ton boisson. Praise the Lord. Amen. He cover you everywhere. When I look around me, I see my Lord Jesus. Wenn ich um mich herum schaue, sehe ich Jesus Christus. Jésus-Christ me couvre quand je regarde. You know, it's interesting. Je regarde autour de moi, je vois seulement Jésus-Christ. Amen. The ground I'm standing is Christ Jesus. Der Boden, auf dem ich stehe, ist Christus Jesus. La terre sur laquelle je me trouve. The seat you are sitting on is Christ Jesus. Amen. Everything is Him. This house is Christ Jesus. Dieses Haus ist Jesus Christus. La cette maison est Jésus-Christ. Even your jacket, selbst deine Jacke, your clothes, deine Schuhe, Kleidung, everything, you are Christ Jesus. Tes habits, tes chaussures, tout sont Jésus Christ. Alles ist Jesus Christus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 35 again. 53. And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger. And he that believe on me shall never taste. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. But I said unto you that you also have seen me and believe not. Verse 37. All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He's calling everybody. Er ruft jeden. Jesus Christ appelle tout. And whoever come to him, he will not cast out. Und wer auch immer zu ihm kommt, den wird er nicht hinausstoßen. Et chaque personne qui vient à Jésus Christ ne va pas le mettre dehors. Amen. Amen. You know, some religion today, they believe that it's Jesus that pick and choose who. That Jesus said, whoever come to me, I will not cast out. Es gibt einige Religionen, die glauben, dass Jesus, dass Gott sich aussucht, wer zu ihm kommt und wer nicht. Aber Jesus sagt, wer auch immer zu ihm kommt, jeder hat zu ihm Zugang. Et il y a certaines religions où les gens pensent que c'est Jésus-Christ ou bien disons Dieu qui choisit qui va être sauvé ou pas. Mais Jésus-Christ a dit, chaque personne qui vient à moi, je vais lui donner aussi l'accès. Donc chaque personne a l'accès à Jésus-Christ. Verse 38. 38. Verset 38. He said, for I came down from heaven. Amen. Amen. We are from heaven. Wir sind aus dem Himmel. Nous sommes du ciel. And that's why we are citizens of heaven. Das sind wir Bürger des Himmels. C'est ça pourquoi nous sommes des citoyens du ciel. Citoyens. Amen. Amen. He said, not to do my own will, but the will of him that sent me. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We don't have any will that is outside him. Ich habe keinen eigenen Willen mehr. Ich habe keinen Willen mehr, der außerhalb von ihm besteht. Je n'ai plus une volonté qui est en dehors de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. And this is the Verse 39. And this is the Father's will, which hath sent me, that of all which he hath given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. Verse 40. And this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. The Jews then murmured at him, because he said, I am the bread which came down from heaven. And they said, is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How is it then that he said, I came down from heaven? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Yeah. That's how you know. When if you say you are Christ today, nobody will even believe you. Wenn du sagst, du Christus bist, wird dir das niemand glauben. Si tu dis par exemple que tu es le Christ, cette personne va te croire. Hmm. They say they know your mother, they know your father, they know you. Mutter, ich kenne deinen Vater. They know that you sweat like them. Sie wissen, dass du so schwitzt wie sie. Ils vont dire que je connais ta mère, je connais ton père. Ils vont même dire que tu transpires comme eux. You know, they said you are hungry like that. Du bist auch hungrig, just wie like that. You know, here they are saying, we know this man. They say he's from heaven. Yeah. We are you guys? We are from heaven, huh? We know your mother. We know your father. We know your brothers and sisters. der behauptet, vom Himmel zu kommen, obwohl sie ja besagen, sie kennen seine Eltern, das kann doch gar nicht sein, aber kennen sie ihn wirklich? Kennen sie ihn wirklich? Genauso kennen sie uns eben nicht. Et on peut le voir dans la vie de Jésus-Christ que quand Jésus-Christ a dit que c'est lui le Christ, beaucoup de gens ont dit que je connais ta mère, je connais ton père, tu peux pas être le Christ. Et c'est la même chose avec nous. Si on dit qu'on appartient à Jésus-Christ, nous sommes même un avec Jésus-Christ, ils vont nous voir dans la chair et dire qu'ils savent d'où on vient. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus answered, therefore answered. I said unto them, murmur not among yourselves. Verse 44. No man can come to me except the Father which has sent me draw him, and I will raise him up at the last day. Amen. It is written in the prophets, and they shall be all taught of God. Every man, therefore, the heart head and heart land of the Father cometh unto me. Not that any man has seen the Father, save he which is of God. He has seen the Father. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the world, they don't know Jesus, but we know him. Die Welt kennt Jesus nicht, aber wir kennen ihn. Le monde ne connaît pas Jésus-Christ, mais nous on connaît Jésus-Christ. Just like Jesus is saying here that he knows his Father. Genauso so wie Jesus also sagt, we know Christ. Ich kenne meinen Vater, genauso kennen wir Jesus Christus. Amen. Jesus a dit qu'il connaît son Père, nous aussi on dit qu'on connaît Jesus Christ. Amen. You know, when people are speaking, they are saying to some, there's a Muslim, a lady that I was speaking to, was talking about, he said, Jesus Christ. He said, Jesus Christ, we don't know, like what they are doing. They are not doing everything equal. I said, you don't know Christ at all. You don't know what you are talking about. He said, you know, I said, you don't know him. I said, what you know is religion and not Christ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Eine muslimische Frau hat mir zu mir gesagt, dass das, was momentan auf der Welt passiert, diese Ungerechtigkeit oder Ungleichheit, dass das Jesus nicht gefallen würde. Und dann habe ich gesagt, du kannst nichts über ihn sagen, weil du ihn nicht kennst. Du kennst nur Religion, aber nicht Jesus Christus. Et je connais une musulmane qui a dit que tout ce qui se passe dans ce monde, dans la guerre en général, Jésus-Christ ne va pas l'aimer. Mais après, je lui dis que toi, tu ne connais pas Jésus-Christ du tout, tu connais seulement la religion. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 47. 47. You know, we are different from Moses. Wir sind anders als Mose. Nous sommes différents à Moïse. Moses did not know God. Mose kannte Gott nicht. Moïse n'a pas connu Dieu. Amen. Upon everything, he also said to God, I want to know you. But we should not say that today, because we are greater than Moses. And he revealed himself to us. Obwohl Mose so viel mit Gott erlebt hat, hat er dennoch gesagt, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte dich kennen, aber wir sollten sowas eigentlich gar nicht sagen, weil wir kennen Jesus Christus. Bien que Moïse a fait beaucoup d'expériences avec Dieu, il a toujours prié, Dieu aide-moi à te connaître, mais cette prière ce n'est pas pour nous, parce que nous on a Jésus-Christ, puis on connaît Jésus-Christ, et ça veut dire qu'on connaît aussi Dieu. Praise the Lord. Alléluia. In verse 48, let us start from here. 48. I am that bread of life. Your father did eat manna in the wilderness and are dead. This is the bread which came down from heaven, that a man may eat thereof and not die. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the word of Christ confuses people. Das Wort von Christus verwirrt Menschen. Les paroles de Jésus-Christ confusent les gens. They will say, who will not die? Die werden sagen, wer wird denn nicht sterben? Everybody dies. Jeder stirbt. Tout le monde meurt. But Jesus said that, he said that, verse 50, this is the bread which came down from heaven, that a man may eat thereof and not die. Amen. Praise the Lord. Amen. Verset 50. If you are not in the spirit, you will run away from Christ. Wenn wir nicht im Geist sind, werden wir vor Christus fliehen. Si tu n'es pas dans l'esprit, en esprit, tu vas fuir Jésus-Christ. Amen. 51. I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. The Jews therefore strove among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Mm. Oh. You know, today they say, explain, explain, allow them to understand. He was even going deeper. Und heutzutage würde man sagen, erklär das doch, erklär das doch. Aber Jesus hat ist sogar noch tiefer und tiefer gegangen, dass man sogar noch weniger verstehen oder sehen konnte von dem, was er gesprochen hat. Mit menschlichem Verstand. Et souvent quand on prêche aux gens, les gens disent toujours, ok, vous devez expliquer ce que vous êtes en train de dire. Mais dans verset 53, on peut voir que Jésus-Christ n'a même pas expliqué, mais là encore, il a continué à prêcher, puis ça a été même plus compliqué pour les gens à comprendre qu'avant. Are you getting it? Mm. Verse 54, whosoever 54. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. Amen. For my flesh is meat. He's the only one that is meat. He's the only one that is bread. He's the only one that is drink. Can see that is everything. Er ist der Einzige, der wahrhaftig Fleisch, der wahrhaftig Fleisch ist, wahrhaftig Trank ist und wahrhaftig einfach alles ist. Amen. Verset 55, on a écrit, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Praise the Lord. Hallelujah. You know, before this time, but before I eat, and you know, they taught us when we were young that before you eat, you must pray on the food, pray over the food before you eat it. Mm. But you know, now I just believe that whatever I touch is blessed. Mm. Even without prayer. Praise the Lord. Amen. Because everything of me is Christ Jesus. Amen. Man hat uns als Kinder mal beigebracht, dass bevor wir was essen, müssen wir dafür beten, aber heute weiß ich einfach, dass alles, was ich berühre, ist schon gesegnet, denn alles, was ich bin und alles, was ich habe, ist Jesus Christus. Selbst bevor ich bete, ist es schon so. Amen. Quand j'étais encore un enfant, on m'a appris qu'avant de manger, je dois toujours prier. Mais maintenant, je crois que tout ce que je touche est béni parce que moi, je suis Jésus-Christ. Je suis un avec Jésus. Je suis Jésus-Christ. You know, even satanic word. My uncle, he was so powerful. In satanic world, he went to India to get power. He's dead now. And when he came, he had a ring that any once he touched anything that is poisoned, that thing will explode. We went out with him to visit friends. And getting there, you know, children, he told us that we should not eat anything and we were hungry. No, children are always hungry. I'm getting there. The answer we will eat, we look at him like this. Because he told us already that no one should eat. And we started doing like praise the Lord. Hallelujah. Then they brought a drink, they gave it to him. He held it like this, just a glass, and it exploded. Then he stood up, he said, all of us should go. He said, they want to bring food for us. This man will never allow somebody to eat. Then when we got home, he now explained to us why that the glass of water burst. He said he have power that anywhere there is something that is not good, once he touch it, it will explode. Mm. Christ is greater than that. Mm-hmm. I don't know if you understand what I'm talking about. We are the head of all principalities and power. All. Mm-hmm. Oh, mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. So whatever, I said, whatever you touch is blessed. Mm-hmm. And you have to believe it. Ich hatte mal einen, als wir noch jüngere kleine Kinder waren, hatte ich einen Onkel, der war sehr kraftvoll, weil er sehr viele teuflische Kräfte besaß, die er sich in Indien geholt hat. Er ist nach Indien gereist und hat sich dort halt Kraft besorgt vom Satan und hat sogar einen Ring dann dort bekommen. Und dieser Ring hatte halt Kräfte. Und wir waren dann mit ihm unterwegs und wollten dann halt eine andere Familie besuchen. Und hat er uns vorher gesagt, ey, ihr isst halt nichts, ne? Ihr werdet nichts essen. Wenn sie euch was anbieten, sagt ihr, wir wollen nichts essen. Und meine Geschwister und ich haben uns schon gedacht, na toll, aber was ist, wenn das Essen lecker ist und eigentlich haben wir Hunger? Und jetzt müssen wir schon wieder lügen, dass wir nichts essen wollen, obwohl wir eigentlich gerne was essen wollen. Und dann sind wir halt dahin hingegangen und dann haben die uns halt natürlich gefragt, wollt ihr was essen? Und wir haben halt schon, ne, schon so ein bisschen kritisch geguckt und auf unseren Onkel geguckt, ob er vielleicht eine Ausnahme macht. Aber er hat halt uns angeguckt und schon klar gegeben, dass ich habe gesagt, was ich gesagt habe, und er sagt gefälligst nein. Und dann haben wir natürlich nein gesagt. Und als die Leute ihm dann halt was zu trinken gebracht haben, hat er dann halt dieses Glas berührt. Und als er das Glas berührt hat, ist das Glas dann halt explodiert. Und er hat uns dann erklärt, als das passiert ist, hat er dann gesagt, okay, wir kommen, wir gehen. Und sind dann gegangen, als er zu Hause war, hat er uns erklärt, dass diesen Ring, den er hat aus Indien, der sorgt dafür, dass er halt geschützt wird vor irgendwelchen Vergiftungen. Ob jetzt geistige oder physische Vergiftungen, dass sobald er irgendwas berührt, was halt giftig ist und was er halt lieber nicht zu sich nehmen kann, soll, dass es halt direkt zerstört wird auf der Stelle. Und dennoch ist Jesus Christus größer als diese Macht. Ne? Er ist der Kopf aller Gewalt und deswegen sind wir der Kopf aller Gewalt. Und deswegen ist alles, was wir berühren, gesegnet. In Jesus' Namen. Elle avait un oncle qui est vivant et nous, qui était vraiment puissant dans le monde spirituel. Il a été aussi, donc il est parti en Inde pour prendre ses gris, des trucs comme ça. Donc il était revenu avec une bague et une fois ils étaient partis, elle avec quelques frères et sœurs, avec quelques enfants, et donc partir visiter une famille, quelqu'un. Et quand ils sont arrivés là-bas, il a dit qu'ils n'ont pas mangé là-bas. Hein? Et les enfants, comme ils ont toujours faim, ils veulent toujours manger, ils étaient quand même tristes. Ils n'ont pas compris pourquoi ils ne veulent pas que l'oncle ne veuille pas qu'ils mangent là-bas. Après, la personne qui habitait là-bas a mis à boire pour l'oncle. Et quand il a pris le verre, là, le verre a explosé. Il a directement dit, ok, bon, on part. Hein? Et quand ils sont arrivés à la maison, l'oncle leur a expliqué que la bague qu'il a lui a donné des pouvoirs, que chaque chose qui vient vers lui qui est empoisonnée, que ce soit physique ou spirituelle, ça va directement exploser. Hein? Mais même ça, c'est rien comparé à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la tête de toute autorité. Et comme nous, on a Jésus-Christ en nous, donc nous aussi, on est plus puissant que ça et on est la tête de toute autorité. Et c'est pour ça qu'on doit aussi croire et savoir que tout ce qu'on touche maintenant est une bénédiction et pas une malédiction. Praise the Lord. Amen. In verse 55, for my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. Amen. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me and I in him. Amen, amen. As the living Father has sent me, and I live by the Father, so he that eateth me, even he shall live by me. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. This is that bread which came down from heaven. Same concept. Not as your Father did eat manna and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Comparing grace and law. Er vergleicht die Gnade und das Gesetz. Ici Jésus-Christ compare la loi et la grâce. Under law you are never saved. Unter dem Gesetz bist du niemals errettet. Nur in der Gnade. Tu es jamais sauvé sous la loi, mais seulement sous la grâce. Under Moses you are never saved. Except under Christ. Unter Mose bist du niemals errettet, außer unter Christus. Sous Moïse, tu es jamais sauvé, mais seulement sous Jésus-Christ. Remember through Moses, they ate manna. Er durch Mose haben sie Manna gegessen. He said, your father, look at it. Your father did eat manna and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Praise the Lord. He's comparing grace and law. Er vergleicht die Gnade und das Gesetz. Et dans verset 58, Jésus-Christ compare la loi et la grâce. Amen. Mm-hmm. Very soon I will preach just the topic grace and law. Amen. Gnade und Gesetz. Bientôt je vais prêcher sur la loi et la grâce. Because everything on earth, they are either grace or their law. Denn alles auf Erden ist entweder Gnade oder Gesetz. There's no number three. Tout dans ce monde ici est basé sur la loi ou la grâce. Il n'y a pas une troisième chose. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 59, this thing said he in the synagogue, as he taught in Capernaum. 60. Many thereof of his disciples, when they had heard this, said, this is an hard saying. Who can hear it? Mm-hmm. Except through the power of the Holy Spirit, you can hear it. Nur durch die Kraft des Heiligen Geistes kannst du das hören. Seulement à travers la puissance du Saint-Esprit, tu peux écouter Jésus-Christ. Amen. That's why in John 16, Jesus said, he said, the Comforter, you know, the Spirit of Truth will come. Without him, you can never hear it. Deswegen sagt er, der Tröster, der Geist der Wahrheit, wird kommen. Und er wird dir helfen, das zu lieben, weil sonst wirst du es hassen. Du wirst davor weglaufen. C'est ça pourquoi Jean 16 nous dit que le Comforteur, donc l'Esprit de la Vérité, le Saint-Esprit, va venir pour nous aider à comprendre, pour écouter les paroles de Jésus-Christ. Sans lui, c'est impossible de comprendre Jésus-Christ. It takes the power of the Holy Spirit to be in this ministry. Es braucht die Kraft des Heiligen Geistes, um in dieser Gemeinde zu sein. Amen. Amen. How you get in it? Mm-hmm. Praise the Lord. Mm-hmm. It takes the power of the Holy Spirit to believe Christ. Es braucht die Kraft des Heiligen Geistes, um Christus zu glauben. Es wird dein Hirn sogar platzen. Et c'est ça pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit pour être même dans cette église et d'avoir Jésus-Christ, sinon ton cerveau va exploser. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah. It's verse 61. When Jesus knew in himself that his disciples murmured, at least, his disciples murmured. Seine Jünger haben gemurrt. Not the Jews, but his disciples, they murmured. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. It was just like when I say something, when I the message, some of you murmur. Are you getting it? Because it's hard to hear. Wenn ich manchmal etwas sage und die Leute murren, weil es schwer zu hören ist und schwer zu verstehen ist. Verset 61, on a écrit Jésus sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Donc ça montre que même les disciples ont des difficultés à comprendre Jésus-Christ. La même chose aussi, si moi par exemple je prêche, il y a aussi des gens ici dans cette église qui sont en train de murmurer. He said unto them, do this offend you. Er sagt zu ihnen, ist das ein Anstoß für euch? Praise the Lord. You know, they are hating you, they didn't offend you. Das Hassen. That the people hate you, that they did not vote for you, did they offend you? Dass sie dich hassen, dass sie dich abgelehnt haben, ist das ein Anstoß für dich? Are you getting it? Die Leute detesten oder die rejetten, hat das skandalisiert? You know that they reject you, did they offend you? Dass sich verweigern, hat dich das, ist das ein Anstoß für dich? Qu'ils t'ont rejeté, est-ce que ça t'offense? Amen. If you have learned to give him everything, wenn du gelernt hast, ihn alles zu geben, ihm alles zu geben, wird es dir kein Anstoß sein. Si tu as appris de tout, donner, là ça va pas te t'offenser. If your heart had been prepared to give him everything, you will never be offended. Wenn dein Herz vorbereitet ist, ihm alles zu geben, dann wirst du keinen Anstoß nehmen. Si ton cœur est prêt à tout donner, tu vas pas être offensé à lui donner tout. Verse 62. What and if you shall see the Son of Man ascend up where he was before? 63. It is the spirit that quickeneth, the flesh profited nothing. 63. The word that I speak unto you, they are spirit and they are life. But there are some of you that believe not. For Jesus knew from the beginning who they were that believed not, and who should betray him. And he said, therefore, said I unto you, that no man can come unto me, except it be given unto me of my Father. Praise the Lord. Hallelujah. Then 66 said, 66. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Praise the Lord. Hallelujah. What will take you to walk back? Was wird dafür sorgen, that dass du cannot walk, continue with him? Dass du nicht mehr mit ihm weitergehen kannst. Was muss passieren? Qu'est-ce que c'est que ça peut te causer de rejeter Jésus-Christ? Is there anything that will make you to walk back and not to continue him? Gibt es irgendetwas, was dafür sorgt, dass du wieder zurückgehst, dass du ihn aufgibst? S'il y a quelque chose qui est capable à te séparer de Jésus-Christ, tu dois tout se mettre à Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I have decided to follow Jesus. Ich habe mich entschieden, no Jesus zu folgen. Es gibt kein Zurück mehr. J'ai décidé à suivre Jésus-Christ, je ne veux plus rentrer. No laughter, no amount of laughter can take me back. Keiner, egal wie sehr sie mich auslachen. Aucune moquerie peut me séparer de Jésus-Christ. No amount of pain. Oder Schmerz. Amen. Aucun mal peut me séparer. No amount of sickness and disease or whatever. Keine Krankheit. Aucune maladie peut me séparer de Jésus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, there are some people, yes, you know, they have what will make them walk back. Es gibt Leute, die haben Dinge, die dafür sorgen, dass sie zurückgehen, was sie ihnen verweigern. Et il y a des gens qui ont quelque chose qui peut causer qu'ils rejettent Jésus-Christ. You better prepare your heart. Bereite dein Herz vor. Mais tu dois préparer ton cœur. That nothing will take you away from him. Dass nichts sich von ihm wegnehmen wird. Pour que rien te sépare de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. They said Jesus unto the 12. Verse 67. Will you also go away? Praise the Lord. Hallelujah. Will you also go away? Wird ihr auch weggehen? The door is open. Die Tür ist auf. 67, Jésus donc dit aux douze, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? It takes the power of my Father for you to be here. Es braucht die Kraft meines Vaters, um hier zu sein. Mais tu as besoin de puissance de ton père pour être ici. No one can follow Christ in the flesh. Niemand kann Christus folgen im Fleisch. Du wirst rennen. Dans la chair, personne peut suivre Jésus-Christ. And that's why he said the just shall live by faith. Deswegen sagt er, die Gerechten werden durch Glauben leben. C'est ça pourquoi la Bible nous dit que les justes vivent par la foi. 68. Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? That has the word of eternal life. And verse 69. And we believe and are sure that thou art Christ, the Son of the living God. Jesus answered them, have not I chosen you 12? And one of you is a devil. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He said, one of you is a devil. Einer von euch ist ein Teufel. Und du wirst ein Dämon. Talking about Judas. Judas. Just like just somebody can be a devil, so also somebody can be Christ Jesus. Genauso wie jemand somebody ein Teufel sein kann, kann auch jemand Christus Jesus sein. Are you getting it? Comme ça, comme quelqu'un peut être un démon, c'est comme ça, si quelqu'un peut être le Christ. Amen. He said, one of you is a devil. Einer von euch ist ein Teufel. L'un de vous est un démon. And he can also say, one of you is Christ Jesus. Kann auch sagen, einer von euch ist Christus Jesus. Il peut dire aussi, l'un de vous est Jésus Christ. He can also say, one of you is me. Oder einer von euch bin ich. Ou bien l'un de vous est moi. You are not different from him. Ihr seid nicht anders als er. Vous êtes pas différent, Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. There is the root of his will for us. Es gibt and there is the fruit. Die Wurzel seines Willens und die Frucht seines Willens. Amen. Jésus-Christ dit qu'il y a la racine de sa volonté et la fruit de sa volonté. The root of his will is believing him. Die Wurzel seines Willens ist ihm zu glauben. La racine de sa volonté est de croire Jésus-Christ. And the fruit of his will is the physical part of things. Und the physical part of things. For example, the doctor's report, your result, the manifestation of things. Und die Frucht seines Willens ist die Manifestation der Dinge. Et la fruit de sa volonté et la manifestation des choses. Important prayer you want us to be praying for ourselves is that we are able to accept His will. Ein wichtiges Gebet, was wir sprechen sollen, ist, dass wir in der Lage sind, seinen Willen zu akzeptieren. Et une prière très importante est qu'on soit capable à accepter sa volonté. Again, we are so used to saying the will of God be done. Wir sind daran so gewöhnt zu sagen, sein Wille geschehe. Et nous sommes habitués de dire que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Amen. You know, if it is what man calls positive, it's so easy to say the will of God be done. But what about when it's not what man and religion we see as negative? Wenn es um etwas geht, was für den Menschen und für Religion positiv ist, ist es einfach zu sagen, der Wille Gottes soll geschehen. Aber was, wenn es um etwas geht, was Menschen Religion negativ nennen würden? Würdest du dann auch sagen, dass der Wille des Herrn geschieht? Si par exemple l'homme trouve quelque chose de positif ou bien de bien, il va dire toujours que la volonté de Dieu soit faite. Mais si maintenant quelque chose est difficile pour l'homme, l'homme ne peut plus dire que c'est la volonté de Dieu. Amen. You know, once it comes to what this work of good, we joyfully receive it as the will of Christ. But what about when it comes to what they call evil or bad? Will you joyfully receive it as the will of Christ? Wenn es um Dinge geht, die diese Welt als positiv und gut ansieht, fällt es uns leicht, das anzunehmen als den Willen Gottes. Aber wenn es etwas ist, was nicht von der Welt als positiv und gut angesehen wird, werden wir auch in der Lage sein können, es in Christus zu akzeptieren. Si quelque chose est par exemple bien aimé au monde, ou bien c'est une chose qui est agréable pour le monde, là c'est facile pour l'homme de penser que c'est la volonté de Dieu, mais de l'accepter comme la volonté de Dieu. Mais si c'est par exemple une chose que c'est mauvais aux yeux du monde, est-ce que l'homme est aussi capable à dire que c'est la volonté de Dieu? Par exemple, to fail in your school. In your exam, it might be the will of Christ. In der Schule durchzufallen oder in der Uni durchzufallen. Will you rejoice over it? Ist vielleicht der Wille des Herrn für dein Leben. Und wirst du dich darüber freuen können? Dennoch freuen können über Christus. Par exemple, si tu échoues à l'école, ça peut aussi être la volonté de Dieu, mais est-ce que tu vas être capable à te réjouir? Amen. Amen. When others that don't believe on Christ, they pass, can see their result, good result. And you that believe Christ, you fail woefully. Wenn andere, die nicht an Christus glauben, bestehen. Will you still rejoice and say, Father, you alone is enough for me? Und wenn du es nicht schaffst, wirst du dennoch dich freuen können und sagen, Vater, du allein. After so many years, upon years in this school, obwohl du Jahre über Jahre für diese Prüfung dich auf diese Prüfung vorbereitet hast. Et ça peut aussi arriver qu'une personne qui ne suit pas Jésus Christ passe ses examens et cette personne a toujours des succès à l'école, mais toi qui as Jésus-Christ, tu échoues toujours, mais est-ce que tu vas toujours être capable à louer Dieu? Amen. Amen. The Lord is never proud if you pass. Der Herr ist nicht stolz, wenn du proud, bestehst, oder nicht bestehst, er ist stolz, wenn du ihm glaubst. Jésus-Christ n'est jamais fier de toi parce que tu passes tes examens ou bien parce que tu échoues tes examens, mais il est fier quand tu es capable à croire ou bien que tu as la foi. Is somebody getting something? He's never proud of you fail or pass. What he's proud of is that you are depending on him. Er ist stolz darauf, dass wir ihn als everything uns auf ihn verlassen. That's all. Jésus-Christ n'est jamais fier de tes résultats naturels, mais il est toujours fier quand tu choisis Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Our doctor's report might be bad. Sind vielleicht schlecht. And it might be his will for you. Und ist vielleicht sogar sein Wille für dich. Das ist vielleicht sogar sein Wille für dich. Et peut-être aussi c'est la volonté de Dieu que le rapport du médecin est négatif. The more you pray, the more pain you have. Umso mehr du dafür betest, umso mehr Schmerzen hast du. Amen. Amen. Et de plus que tu pries, de plus aussi tes douleurs augmentent. The more pain you have, Can you say see you can you still say praise the Lord? Kannst du denn noch sagen, preise den Herrn? That I have you alone is enough. Jesus alleine habe, das ist genug. Même si tu as des douleurs, est-ce que tu es capable à être reconnaissant parce que tu as Jésus-Christ lui-même? Amen. Amen. Are you going so to react? Going to react? Amen. Amen. How are you going to react? Wie werden wir darauf reagieren? When you hear of that, you know, when you see that pain is getting more heavy. Es ist der Schmerz größer. Or the doctor's report is so bad. Was der Arztbericht so schlecht ist. Comment tu vas réagir si tout devient plus grave? Are you going to say? Are you going to just, you know? Are you going to take things with joy? Or with sadness? Werden wir die Dinge mit Freude angehen oder mit murren und sich beschweren, mit Beschwerden. Est-ce que tu vas accepter, tu vas comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas commencer à murmurer? Amen. Amen. You know how people complain about all I do for him. Wir wissen, wie Leute sich beschweren, obwohl ich so viele Sachen für Gott mache. Passiert mir das? Et on sait comment les gens sont en train de murmurer et disent j'ai tout fait pour Dieu mais tout devient seulement plus grave. Après all I left for him. Obwohl ich so viel für Gott verlassen habe. Après all my prayer. Obwohl ich so viel gebetet habe. Que j'ai vraiment prié. Après all my belief. Obwohl ich so krass geglaubt habe. Bien que j'ai vraiment cru. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. There should be no complaint. Sollte kein Meckern geben. Mais tu dois jamais murmurer. Praise the Lord. Hallelujah. We don't walk by positive or negative. Wir wandeln nicht durch positiv oder negativ. On ne marche pas par les choses positives ou négatives. We don't walk by positive or negative report or results. Wir wandeln nicht durch positive oder negative Nachrichten. We walk by Christ Jesus. Und wir wandeln durch Christus Jesus. On ne marche pas par les résultats positifs ou négatifs, on marche par Jésus-Christ. The book of Luke helps us to understand that when he sent the 70s. In Lukas lesen wir das, als er die 70 Jünger losgeschickt hat. In Luke 12, on peut le voir, quand Jésus-Christ a envoyé ses 70 disciples. Remember, their joy was positive. Ihre Freude because war of the positive things they saw. Auf das Positive gerichtet, was ihnen that's passiert positive. Ist, dass der Satan ihnen gehorcht hat. Es war positiv für sie. Et leur joie était basée sur les choses positives, parce que le diable où les démons ont obéi aux disciples. Amen. Amen. Amen. Amen. It helps us to understand that our joy should not be based on what man religion called good news. Und es hilft uns positive zu erkennen, news. Dass unsere Freude, unser Frieden nicht auf dem basieren soll, was Menschen positiv und gut nennen. Et non, répète jamais dépendre des choses que le monde appelle. Notre joie doit jamais dépendre de ce que le monde appelle positif. Praise the Lord. Amen. So our prayer should be, Father, help me to accept your will. Unser Gebet sollte sein, Vater, hilf mir, deinen Willen zu akzeptieren. C'est ça notre prière, et Père, aide-moi à accepter ta volonté. Prepare me to be able to accept your will at all times. Bereite mich dafür vor, deinen Willen zu akzeptieren zu jeder Zeit. Prépare-moi d'accepter ta volonté dans chaque moment. Not just saying it, but also to act on it without pain. Ist nicht nur zu sagen, sondern es auch zu danach zu handeln ohne Schmerzen. Pas seulement de le dire, mais aussi de croire, d'agir sans voir du mal. To receive and accept your will without with joy and not with heavy heart. Nicht mit Freude, es mit Freude zu akzeptieren, nicht mit schweren Herzen. Accepte ta volonté avec joie et pas avec un cœur lourd. Amen. Remember Jesus going to the cross. Erinnert euch, als Jesus an das Kreuz gegangen ist. Rappelez-vous quand Jésus-Christ est parti à la croix. Amen. Amen. To accept his father's will. Um den Willen seines Vaters zu akzeptieren. Pour accepter la volonté de son père. His heart was so heavy. Sein Herz war so schwer. Son père a été so that we will receive him in joy. Damit wir ihn empfangen in Freude. Quickly go to Matthew 26. Amen. Matthew 26. Matthäus 26. Matthew 26. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 26. Amen. Verse 36 to 39. 36 to 39. Then came Jesus with them onto a place called Gethsemane, and said unto his disciples, sit ye here, while I go and pray yonder. And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 38. Then said he unto them, my soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry ye here, and watch with me. 39. And he went a little further, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Praise the Lord. Hallelujah. He's praying for the will of his Father. Er betet für den Willen seines Vaters. Jesus-Christ prie pour la volonté de son Père. Amen. Maybe on Sunday as the Lord directs us. Amen. Amen. But we still have other things to deal with also. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.